Kapitel 11. Der Schwertmagier Kiju hatte eine Audienz beim Rat der Großmagier. In einer großen Halle inmitten der Stadt Karakorum kniete er auf einem leicht erhöhten, kreisrunden Podest. Vor ihm, in der Dunkelheit verborgen, saßen die sieben Großmagier. Vor Unterwürfigkeit starrte er auf den Boden vor sich und wartete geduldig, bis er angesprochen wurde, denn es wäre einer Todsünde gleich, als erstes das Wort zu erheben. Eine Audienz beim Magierrat lief immer eher wie ein Ritual ab, mit bestimmten Ablauf und bestimmten Regeln. Jede Missachtung wurde schwer bestraft. Er wusste nicht, warum sie es taten, aber sie ließen ihn immer eine Zeit lang warten, bis sie ihn ansprachen. »Schwertmagier Kiju, Sie haben um eine Audienz gebeten«, sprach eine raue Stimme aus der Dunkelheit. »Ehrwürdiger Ratspräsident, ich habe heute einen jungen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten rekrutiert. Seine Mutter und Schwester leiden an einer für die Menschen unheilbaren Krankheit. Ich bitte euch in eurer unendlichen Großzügigkeit um die Hilfe unserer Ärzte.« Einen Moment herrschte wieder Stille in der dunklen Ratshalle. »Schwertmagier Kiju, Sie sind sich doch im Klaren, dass dies unmöglich ist. Ich weiß, ehrwürdiger Ratspräsident, aber ich hoffte, wir werden keinen Kontakt zu dem Menschenvolk herstellen. Berichten Sie uns mehr von den Fähigkeiten des Jungen. Sein Name ist Motojo. Er hat die schwarze Hand.« Nochmals herrschte kurze Zeit Stille. Kiju vernahm ein leises Gemurmel, konnte aber kein einziges Wort verstehen. »Magier, wir sprechen euch unseren Dank aus. Sie werden großzügig entlohnt werden. Dem Jungen werden wir uns persönlich widmen. Sie dürfen jetzt gehen.« Kiju wartete immer noch, denn er war noch nicht zufrieden. Mit voller Absicht missachtete er die Verhaltensregeln und blieb stumm auf seinen Knien sitzen, in der Hoffnung, dass sie ihn erneut ansprechen und nicht die Wachen rufen würden. »Magier, Sie können gehen.« Kiju atmete tief durch und nahm all seinen Mut zusammen. »Ehrwürdiger Ratsmagier, ich habe gehofft, dass ich die Ausbildung des Jungen übernehmen könnte. Ich bin mir sicher, dass keins der drei Häuser ihm eine geeignete Ausbildung stellen kann.« »Und Sie können ihm eine geeignete Ausbildung geben?« »Seine Fähigkeit ist einzigartig. Wir wissen nur sehr wenig darüber, aber es scheint, als würde sie sich von ganz alleine entwickeln. Ich werde dies nur ein wenig beschleunigen, indem ich ihn die Prüfung der ersten Magier absolvieren lasse. Seit mehr als 500 Jahren hat niemand mehr diese Prüfung abgelegt. Das wird er nicht überleben. Ich weiß, dass er es schaffen wird. Wir wissen nicht einmal, ob die inneren Tempelanlagen noch intakt sind. Ich bin mir darüber im Klaren, Meister.« »Schwertmagier Kiju, wir akzeptieren Ihren Antrag. Sie wissen, dass es nun in Ihrer Verantwortung liegt.« »Jawohl, ehrwürdiger Ratsmagier.« Karakorum war eine kreisrunde Stadt, umgeben von einer dicken Stadtmauer. Dahinter, im ersten Ring der Stadt, wurde zum größten Teil Ackerbau und Viehzucht betrieben. Noch weiter im Inneren lag der zweite Ring mit Handwerksbetrieben und den Wohnungen der einfachen Bevölkerung. Die meisten waren einfache Holzhäuser, wie auch die Betriebe. Im inneren dritten Ring lebten die Magier selbst. Es waren große, schmucke Fachwerkhäuser. Die Straßen dort waren mit wunderbaren Mustern gepflastert und es gab eine große Anzahl an Parks und Grünflächen. Schließlich, mitten im Herzen der Stadt, befand sich der Tempelbezirk. Dort waren die Kasernen, die Bibliothek sowie die Universität. Aber das pompöste war der goldene Palast von Karakorum. Es war ein kreisrundes Gebäude über vier immer schmaler werdende Etagen, die über Säulen so dick wie der Stamm eines Baumes getragen wurden. Die Wände der einzelnen Etagen zwischen den Säulen bestanden scheinbar aus purem Gold. Die Oberfläche war glatt wie ein Spiegel, das die Sonnenstrahlen reflektierte und die Stadt in ein goldenes Licht warf. Moto und Thomas standen vor den Stufen, die hinauf zum Eingangstor des Palastes führten, und warteten. Es war schon über eine Stundenhälfte her, seitdem Kiju im Palast verschwunden war. »Was für ein imposantes Gebäude«, sprach Thomas staunend und schaute zur kleinen Spitze auf dem Kuppeldach hinauf. »Ist es nun ein Turm oder nicht? Was definiert einen Turm und ist ein Hochhaus oder ein Wolkenkratzer nicht auch nur ein Turm?« Motos Gedanken drehten sich nur um seine Mutter und Schwester. Langsam kamen Zweifel in ihm hervor, ob es das Richtige war, dem Magier zu vertrauen. »Moto? Wieso dauert das so lange?« »Ganz ruhig, genieß es doch, ich finde es klasse hier. Schau doch nur mal, die ganzen Häuser, Springbrunnen und Parks. Hier ist es viel schöner als in Kirikorum und auch so viel anders. Ich habe gehört, dass alle fünf Metropolen denselben Aufbau haben. Aber Karakorum unterscheidet sich da eindeutig.« »Ich habe Zweifel, Thomas, und ich mache mir große Sorgen. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, man wird dir schon helfen.« Moto hatte ihm gar nicht zugehört, dazu starrte er viel zu gespannt auf das große Tor. Des Öfteren flitzten vermummte Magier hinein oder hinaus, und dann kam auch endlich Schwertmagier Kiju hinaus. »Wie ist es gelaufen?« fragte Moto sofort, als Kiju näher war. ich habe erfreuliche Nachrichten«, antwortete er lächelnd. »Ihr seid beide aufgenommen.« Aber Moto unterbrach ihn sofort. »Was ist mit den Ärzten?« »Es steht leider außerhalb unserer Macht. Tut mir leid.« Moto war bis aufs Letzte enttäuscht. »Ich wusste es«, schrie er wütend und wandte sich ab. »Bring uns zurück nach Kirikorum.« Plötzlich kam Thomas näher, packte ihn und riss ihn herum. »Hör mir zu, es bringt doch nichts, wenn du zurückkehrst. Dadurch ist deiner Familie auch nicht geholfen. Moto, ich weiß nicht genau, aber wenn wir eine Chance haben, sie zu retten, dann hier und sonst nirgendwo. Ich kann sie doch nicht einfach im Stich lassen.« »Das tust du ja auch nicht. Du versuchst, ihnen nur zu helfen.« Moto nickte leicht und wandte sich von den beiden ab. »Wie sieht die Ausbildung aus?« »Ihr solltet erst einmal etwas über unsere Stadt erfahren. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir sie vor 15 Jahren erobert und sie, dabei sind 100.000 ums Leben gekommen. Ihr habt die Bevölkerung praktisch ausgerottet«, schrie Moto ihn fast schon an, und Thomas versuchte ihn zu beruhigen. »Du kannst mir glauben, wir sind nicht stolz darauf. Damals hatte der Großherzog Uron die Macht. Die Zeiten haben sich geändert. Die sieben Ratsmagier haben nun die Kontrolle und sie versuchen, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, auch wenn dies selbstverständlich unmöglich ist.« »Wie gut machen?« »Die damalige Armee hatte den Befehl, alle Säuglinge und Kleinkinder zusammenzutreiben. Uron wollte sie für seine miesen Absichten missbrauchen, aber sie sind gerettet. Große Teile der Bevölkerung und auch viele Magier sind diese Kinder.« »Was waren denn die Pläne dieses Urons?«, fragte Thomas. »Seine und unsere Ziele sind dieselben. Nur der Pfad ist ein anderer. Urons Absichten waren nicht unbedingt böse, nur sein Pfad war der falsche. Uron war von dem Traum besessen, eine utopische Welt zu schaffen. Er wollte dafür eine völlig neue Spezies züchten, aber man kann das Alte nicht einfach für etwas Neues zerstören. Wir hingegen wollen nur eine utopische Gesellschaft erschaffen und in Koexistenz mit den Menschen leben. Wir wollen niemanden schaden. Hier werden die Herzen der Menschen nicht vom Glanz des Reichtums verblendet. Hier ist es nicht der Hass oder die Passivität, die man einem Fremden entgegenwirft. Und hier herrscht auch nicht der Egoismus oder die nie enden wollende Sucht nach materieller Befriedigung oder Statussymbolen. Hier wird geteilt und geholfen.« »Das hört sich alles ja ganz toll an. Aber das wird doch niemals funktionieren. Warum sind die Magierwohnungen viel pompöser als die der Bauern?« »Ich will euch nichts vormachen. Natürlich ist es nicht so perfekt, wie es sich anhört, aber die Probleme sind minimal. Alle Einwohner wissen, worum es geht. Alle wissen, wie schier unmöglich eine Utopie ist. Aber unsere Hoffnungen und Bemühungen werden nicht scheitern. Nur wenn der Mensch sich selbst zähmt, wird er in einer utopischen Welt leben können. Außerdem ist es die Aufgabe eines Magiers, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wir sind praktisch Streitschlichter, Diplomaten, Ansprechpartner und Polizei zugleich. Wir genießen großes Ansehen in der Bevölkerung und die meisten von uns nutzen dies auch nicht aus. Aber während die Welt der Menschen in dem von ihnen selbst geschaffenen Chaos ihrer mickrigen Kriege, ihrem unendlichen Ressourcenverbrauch und dadurch entstandenen Müll und Verschmutzung untergeht, führen wir ein friedliches Leben. Ihr seid kein Mensch? Im Prinzip schon, aber wir grenzen uns von ihnen ab. Denn die Frage ist, was einen Menschen zu einem Mensch macht. Es ist natürlich seine erhöhte Intelligenz. Tiere hingegen werden von Instinkten und Trieben geleitet. Sie besitzen nur eine geringe Intelligenz. Da Menschen aber vom Tier entstammen, werden sie zur Hälfte von den Trieben und von der Intelligenz geleitet. Das heißt, dass die Menschen eigentlich keine Menschen sind. Wir bezeichnen sie daher als Tiermenschen. Eine rein intelligente Spezies wäre demnach göttergleich. Wir streben zu dieser Form, indem wir versuchen, unseren tierischen Teil zu kontrollieren. Das macht uns natürlich nicht zu Göttern, also nennen wir uns Magier. Obwohl ihr physikalisch Menschen seid. Eine geistliche Evolution. Dann setzte Kijo sich plötzlich in Bewegung und marschierte über den bunten Mosaikstein hinüber zu einem Gebäude. »Folgt mir«, rief er den beiden zu. »Da stellt man ein paar Fragen und er labert wie am Fließband«, lästerte Moto und stieß Thomas dabei in die Seite. »Ich fand's interessant.« Sie stiegen die alten Stufen hinab in den Keller des Gebäudes. Kijo hatte sich eine Fackel geschnappt und erleuchtete ihnen so den Weg. Nach einigen Metern kamen sie zu einer weiteren Tür. Kijo holte einen großen Schlüssel hinaus und steckte ihn ins Schloss. Mit einem Knirschen bewegten sich die eisernen Scharniere der Holztür. Mit Hilfe seiner Fackel entzündete er die anderen im Raum. Ein kahles, verwinkeltes Kellergewölbe. Als die Fackeln aufflammten, erkannten Moto und Thomas drei Sockel in der Mitte des Raumes, auf denen eine Axt, ein Schwert und ein Kampfstab befestigt waren. »Thomas, es ist jetzt deine Aufgabe, einer dieser Waffen auszuwählen. Jede Waffe symbolisiert eins der drei Häuser der Magie, die Axt-, Schwert- und Stabmagier. Jedes dieser drei Häuser steht für eine Kampfart. Wähle weise. Sie sind alle mächtig, aber die Ausbildungen sind unterschiedlich. Während die Stabmagier sich mehr auf die Magie selbst konzentrieren, liegt der Schwerpunkt der Axt- und Schwertmagier mehr auf der Waffenfertigkeit. Die Axt stellt die Stärke dar Sie sind schwer gepanzert und gehören zu der Elite der Schutzarmee des Magierrates. Es ist wohl die schwerste Ausbildung und, unter uns, ich finde sie ein wenig hochnäsig. Die Schwertmagier hingegen stehen für Schnelligkeit und leichte oder gar keine Rüstung. Nun, entscheide dich. Kann Moto nicht als erstes? Ihm ist ein anderer Weg bestimmt. Was soll das heißen? Wandte Moto sich ein. Dazu später mehr. Thomas ging zum mittleren Sockel und umfasste den Griff des fast 2 Meter langen Schwertes, doch als er die Klinge anhob, sauste sie wie ein Stein zu Boden. Nochmals versuchte er es, diesmal mit beiden Händen und unter Einsatz all seiner Kraft. Er konnte sie tatsächlich anheben, aber sie zitterte leicht und taumelte umher, bis sie wieder zu Boden donnerte. »Scheiße, ist das schwer!« stöhnte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Kijo fing lautstark an zu lachen und auch Moto musste schmunzeln. »Bist du dir da ganz sicher? Ich weiß, wie schwer das Ding ist,« fragte Moto grinsend. »Ich bin mir sicher,« stöhnte Thomas und schliff das Schwert hinter sich her, worauf Kijo nur noch lauter lachte. »Genauso war es bei mir damals auch.« »Wie viel wiegt das denn?« »Oh, nur 50 Kilogramm.« Dann ging Kijo zu einem Schrank und holte eine Schwertscheide hervor, die er Thomas zuwarf. Mit 2 Riemen über die Schulterblätter konnte man sie wie einen Rucksack umhängen. Dann wanderte sein Blick auf das am Boden liegende Schwert. Er bemühte sich, biss die Zähne zusammen und versuchte, die Klinge anzuheben, aber er war viel zu untrainiert und ungelenkig, um das Schwert über seinen Kopf zu führen und es in die Scheide gleiten zu lassen. »Soll ich dir helfen?« fragte Thomas und ging auf ihn zu, aber eine Hand auf der Schulter hielt ihn zurück. »Lass ihn. Er ist jetzt ein Schwertmagier.« »Aber das ist viel zu schwer.« »Niemand hat gesagt, dass es einfach wäre, und ich glaube, Thomas hat ganz bewusst das Schwert gewählt, nicht wahr? Mein Vater sagt immer, dass nicht der einfachste Weg der beste ist. Die Bewältigung schwerer Aufgaben formt und stärkt die Persönlichkeit. Wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg. Dein Vater ist ein schlauer Mann, aber nur wenn es der freie Wille ist, der einen dazu verleitet. Sonst nützt es wenig. Genug davon, kommen wir zu dir, Moto. Was deine Ausbildung angeht, wird diese etwas anders ablaufen. Du brauchst keine Waffe, also wirst du die Prüfung der ersten Magier absolvieren. Ich denke, dafür hast du eine passende Erklärung parat, oder? Selbstverständlich. Vor über 1 Millennium erlernten die ersten Menschen die magischen Kräfte. Damals gab es weder 1 der 3 Häuser, noch die Möglichkeit, seinen natürlichen Mana-Spiegel künstlich zu erhöhen, wie es unter Urons Herrschaft vor 15 Jahren noch der Fall war. Uron hat mit Hilfe der Mana-Spritzen ganze Armeen hochgezüchtet. Meine Mutter war einst dieser Opfer, erwähnte Moto und bereute dies sofort. Sein Vertrauen gegenüber Kijo war unbemerkt und stetig angewachsen, aber jetzt zweifelte er wieder. Oh, das tut mir leid. Das ist der schwarze Teil unserer Geschichte, aber dies wird nicht noch einmal passieren. Wir setzen das Mana nur noch sehr selten ein. Die Nebenwirkungen sind einfach zu hoch. Kurz räusperte er sich und erzählte dann seine Geschichte weiter. Die ersten Magier besaßen große Selbstbeherrschung. Sie gingen in die Wildnis, um zu trainieren. Einige von ihnen waren 10 oder mehr Jahre dort. Keiner weiß, was sie dort getan haben. Aber als sie wieder zurückkehrten, haben diese 7 Magier die 3 Häuser der Magie gegründet. Die Prüfung besteht darin, diese Pilgerreise nachzuempfinden. Du musst nach Vögerak, die uralte Tempelruine aus jener Zeit, reisen. Dort gibt es ein Amulett, das du holen musst. Ein magisches Artefakt, nehme ich an. Nein, einfach nur ein Beweis, dass du die Strapazen auf dich genommen hast. Du wirst morgen früh abreisen, ohne Gepäck und Karte. Du musst allein zurechtkommen. Ich will mit Moto mit. Nein, deine Ausbildung findet hier statt. Aber du darfst deine Befehle nicht in Frage stellen. Ich werde euch beide morgen früh wecken. Meldet euch bei den Schwertmagiern. Sagt dem Ausbilder Xorin, ihr seid meine Schüler, befahl er und verließ den Raum. Meinst du, wir können ihn trauen? Ich vertraue ihm. Komm, wir gehen zu den Schwertmagiern, schlug Thomas vor und schliff das Schwert hinter sich her. Soll ich dir jetzt helfen? Aber nur dieses Mal. Aua, was? Ach, ich hab mich nur geschnitten. Schwenk nicht so herum, das ist verdammt scharf. Nachdem Moto angepackt hatte, war das Schwert nicht mehr ganz so schwer. Zusammen trugen sie es die Treppe hinauf ins Erdgeschoss, als Moto fragte, ob Thomas wisse, wohin sie nun gehen sollten. Zunächst wusste auch er keine Antwort darauf, aber dann blieb er schmunzelnd stehen. Verwundert nahm Moto Augenkontakt auf und sah, wie Thomas zu einem über der Tür hängenden Schild zeigte, auf dem mit geschnörkelten Schriftzeichen »Haus der Schwertmagie« geschrieben stand. Kijo hat ja einen seltsamen Humor, erwähnte Moto, als sie das Schwert durch die Tür trugen. Freu dich doch, jetzt müssen wir nur den Ausbilder finden, antwortete Thomas und schaute sich in der Eingangshalle um, in der keine Menschenseele zu sehen war. Thomas legte das Schwert nieder und ging zu einer Glastür, über der ein weiteres Schild mit der Aufschrift »Verwaltung« hing. Er ging näher heran, klopfte an und schaute ins dahinterliegende Büro. Auch dort war niemand, als er von hinten ein Geräusch vernahm. Wer seid ihr? Fragte ein Magier, der gerade durch das Tor in die Eingangshalle trat. Sind Sie aus Bloxorin? Fragte Moto, und sofort danach stand der Mann auch schon ganz nah vor ihm, um Moto von oben bis unten zu mustern. Sag bloß, du bist ein Schwertmagier. Ich nicht, aber mein Freund da. Was? Der soll ein Schwertmagier werden? Der Mann sprach sehr schnell und energisch, und Moto wusste nicht, ob er sich nur lustig machte oder ob er verärgert war. Wir sind Kijos Schüler. Wir sollten uns hier melden. Sind Sie der Ausbilder? Nein, ich bin der Verwalter, aber ich weiß von Kijo schon Bescheid. Hinter der Tür die rechte Treppe hoch. Dort kannst du deine Sachen verstauen, sprach der Verwalter zügig, stürmte dann fast schon in sein Büro und kam auch sogleich wieder mit einigen Kleidungsstücken in der Hand hinaus. Willkommen im Haus der Schwertmagie, sprach er weiter und drückte Thomas die Kleidung in die Hand. Hastig drehte er sich wieder um und wollte wohl wieder in sein Büro, da zögerte er. Und du bist wahrscheinlich Motojo? Du brauchst dich gar nicht erst hier einzunisten. In einer Stunde kommt Kijo und holt dich ab. Aber er meinte, dann hat er sich eben geändert, unterbrach der Verwalter ihn und kehrte dann wieder zurück in sein Büro. Thomas klemmte sich die Klamotten unterm Arm und schliff das Schwert hinter sich her. Beide blickten durch eine der geöffneten Türen in einen Saal. Ein Schlafsaal, in dem über 100 Betten mit den dazugehörigen Spinden standen. In der hinteren rechten Ecke saßen auf den Betten einige Schüler und unterhielten sich. Aber als Moto und Thomas den Saal betraten, drehten sie sich zu ihnen um. Thomas legte seine Sachen auf ein Bett, gleich neben der Tür. Nur das Schwert erwies sich gleich wieder als Problem. Er hob es mit voller Kraft an, um es aufs Bett zu hieven, und er konnte es sogar ein paar Zentimeter anheben. Kurz setzte er nochmal ab, konzentrierte sich und versuchte es unter aller Mühe noch einmal. Es klappte. Er konnte die Klinge schon ein wenig höher heben, aber dann schoss ihm vor Pein das Blut in den Kopf, als er die anderen auf ihn starrenden Schüler registrierte. Mit einem lauten, nachhallenden Klirren sauste die Scheide wieder zu Boden. Die Schüler auf den Betten grinsten und kicherten leise vor sich hin. »Wie peinlich«, fasselte Thomas vor sich hin. Plötzlich stand einer von ihnen auf und kam herüber. »Was willst du denn hier?«, fragte er. »Ich bin jetzt ein Schwertmagier«, antwortete er gespielt selbstsicher, aber Moto wusste um die Aufregung in ihm. Er sah den Schweiß auf Thomas' Nacken und auch der Blick war hastig und unsicher. »Was will denn der Dicke hier?«, rief einer der Schüler von hinten. »Er ist ein großer Magier«, antwortete der Junge vor ihnen und lachte laut. »Lass ihn in Ruhe«, mischte Moto sich plötzlich ein. »Was willst du denn? Bist du ein Freund von ihm oder was?« »Hast du ein Problem damit?«, drohte Moto mit bereits angespannten Muskeln. Innerlich war er schon kampfbereit und bereit, des Jungen Maul zu stopfen. »Bist ihr ganz schön vorlaut. Unterschätze mich mal nicht, ich bin schon seit mehr als 9 Monaten hier. Wenn ich wollte, könnte ich es locker mit dir und dem Dicken aufnehmen.« »Hey, sofort aufhören«, pöbelte plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Des jungen Blickes wurde schlagartig starr. Sofort stand er stramm und salutierte. »Ich bin nicht enttäuscht von dir, Rolfes«, sprach die Stimme weiter. Moto und Thomas wirbelten herum. Vor ihnen stand einer der Magier, ein Schwertmagier, genauso gekleidet wie Kijo und von viel höherem Alter. »Zur Strafe wirst du 2 Runden um den Block laufen!« Mit geneigtem Blick verließ der Schüler das Schlafgemach. »Sind Sie aus Bloxorin?« »Exakt. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich hätte nicht vermutet, dass meine Schüler so primitiv denken, aber du musst dir trotzdem im Klaren sein, dass deine Ausbildung nicht leicht wird und ich nicht immer auf dich aufpassen kann und will. Also musst du lernen, auf dich selbst aufzupassen, verstanden?« »Ja, Sir.« »Für heute hast du frei. Ruh dich noch aus. Morgen beginnt die Ausbildung«, sprach der Ausbilder und verließ den Saal wieder. Moto ließ sich völlig erschöpft aufs Bett fallen. Kurz spähte Moto herum, ob sie auch niemand hören könne, lehnte sich dann zu Thomas rüber und sprach leise mit ihm. »Vertraust du Kijo oder sonst jemanden hier wirklich?« Moto hatte es versucht, aber irgendetwas in ihm wollte jeden misstrauen, den er nicht gut kennt. »Ich glaube nicht, dass sie uns etwas Böses wollen. Dann hätten sie es ja schon getan, oder?« »Mag sein, aber für mich klingt das alles zu gut.« »Du suchst Dämonen, wo keine sind. Ach ja? Erst erobern sie eine Metropole und plötzlich sind sie ganz friedlich. Warum haben sie sich nicht ganz einfach zurückgezogen? Und denk daran, was sie meiner Mutter angetan haben. Hast du denn Kijo gar nicht zugehört?« »Wie du willst. Vielleicht hast du ja recht, aber ich meine nur, dass du aufpassen solltest, ja?« »Versprochen. Sie wussten nicht, wann sie sich wiedersehen würden. Und trotzdem herrschte von nun an wieder fast Stille. Keiner von beiden wusste, was er dem anderen noch sagen solle, obwohl es bestimmt noch tausende Dinge gab, über die sie sprechen könnten. Aber ihre Sprachzentren schwiegen. Selbst zu einer richtigen Verabschiedung kam es nicht, da Kijo nach 20 Minuten ankam und Moto gleich zum Ausgang drängte. »Aber ich habe doch keinen blassen Schimmer, wo dieser Tempel ist«, erklärte Moto zum 1000. Mal. Bisher war Kijo einfach nur stumm vor Moto hergelaufen und hatte auf keine Frage reagiert. Kurz schaute er umher und geleitete Moto weiter, die letzten Meter durch ein Stadttor hindurch. Dann stoppte er, beugte sich zu Moto hinunter, drückte seinen Mund ganz nah an Motos Ohren und flüsterte: Hör mir ganz genau zu. Du wirst auf deiner Reise jemanden treffen. Du musst demjenigen vertrauen, hörst du? Ich verstehe nicht. Der Magierrat hat dir die Hilfe untersagt, aber ich nicht. Also, ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Soviel ich weiß, ist er ein sehr weiser Arzt. Er wird auch deine Ausbildung übernehmen. Und was ist mit diesem Amulett? Es ist völlig unwichtig, wenn deine Ausbildung erfolgreich wird. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Nun geh. Das hier ist das Südtor. Du musst um die Stadt herum zum Nordtor. Von dort aus wirst du weiterreisen. Ich wünsche dir viel Glück. Aber, rief Moto sofort. Aber Kijo drehte sich um und ging.